Liebe Leser, ich selbst bin durch mein Studentenmädchen bezüglich des so behaupteten, gesicherten Wissens in der gelehrten und gelernten kriminellen Medizin inzwischen etwas verunsichert. Ich habe das Gefühl, gar nichts stimmt mehr. Was soll man noch glauben, wenn die fundamentalsten Lehrsätze der Professoren nicht mehr stimmen? Früher durfte an denen niemand zweifeln, dazu gehörten die Schmerzdogmen. Aber mein Studentenmädchen stellt jetzt alles auf den Kopf. Wir kommen nicht mehr wie früher mit leeren Händen zu unseren Patienten oder nur mit tödlichem Morphium, sondern wir sagen, mein Junge oder mein Mädchen, hier ist ein System. Wenn du das begreifst, dann hast du keine Angst mehr, denn du kannst dir den Verlauf jetzt selbst berechnen. Der Sinn ist, dass deine Knochen zum vorausberechneten Termin wieder rekalzifiziert und belastbar sind. Und wir könnten auch mit meinem Studentenmädchen mindestens die akustischen und die Konfliktrezidive der Erinnerung und der Träume abfangen, zwar nicht die optischen oder visuellen Rezidive, aber bei denen kann das Studentenmädchen tatkräftig helfen, indem sie mindestens die Kortikalen rasch wieder heruntertransformiert. Die Hoffnungslosigkeit ist Vergangenheit, ist vom Tisch. Wir wollen nicht ein bisschen Schmerzerleichterung bis zum sicheren Tode wie in der idiotischen Massenmordmedizin, sondern wir wollen, dass der Patient wieder ganz und gar gesund wird. Und dann ist da unsere gütige Ärztin, mein Studentenmädchen, die tut auch noch das ihrige dazu. Und sie macht dich ganz ruhig und entspannt. Und du hast gar keine Angst mehr und weißt, dass du die Sache ganz locker überstehen wirst. Du wirst es selbst sehen, in den allermeisten Fällen wird Morphium gar kein Thema mehr sein. Natürlich weiß ich und es braucht mir niemand zu sagen, dass der Patient möglichst eine intakte Familie nötig hat, um den Marathonlauf durchzustehen, wo nicht der Ehemann schon nach einer neuen Freundin schielt und die Kinder nach dem Erbe und dann nur noch mit halbem Herzen bei der Sache sind. Aber seid gewiss, wenn ihr euch eurer Sache sicher seid und kein Morphium akzeptiert, da springt der Funke auch auf die Familie über. Die merken dann nämlich, dass das Ganze auch mit Redlichkeit zu tun hat. Die Zaubermelodie unseres hohen Gottes, wo dann versetzt Berge vertraut ruhig dieser uralten magischen Melodie, der schon unsere Vorfahren mit Erfolg vertraut haben. Ihr glaubt gar nicht, liebe Patienten, welche seelische Erleichterung euch das Wissen um den Verlauf macht. Und dazu die Zaubermelodie des Gottes, wo dann des Hohen und unseres Studentenmädchens, der gütigen Ärztin. Ich forsche für euch weiter, um für euch die Therapie noch weiter zu verbessern. Ich habe eine weitere große Entdeckung gemacht, die mir geradezu in den Schoß fiel. Bisher habe ich noch keinmal bei Absätzen selbst großer Morphiumdosen, die über Monate gegeben worden waren, Entzugssymptome gesehen, wenn der Patient von einem auf den anderen Tag statt Morphium mein Studentenmädchen hörte. Das ist sehr erstaunlich, schulmedizinisch unvorstellbar. Mein Sohn sagte mir, als ich ihm das mitteilte: Papa, willst du Scherze mit mir machen? So etwas gibt es gar nicht. Doch Bernd, sagte ich hätte es mir früher auch nicht träumen lassen, aber es stimmt. Die nächste Argumentation lautet: Wenn es keine Entzugssymptome mit meinem Studentenmädchen gibt, brauchen wir gar nicht erst fragen, ob zum Beispiel Methadon überflüssig ist. Ja, es ist überflüssig, alle Entzugsmittel sind überflüssig, weil es mit meinem Studentenmädchen eben keinen wirklichen Entzug gibt. Das heißt nicht, dass ich der Nikotinsüchtige nicht trotz meines Studentenmädchens ein bisschen unwohl fühlen könnte. Aber das ist weit entfernt von den echten Entzugssymptomen, die wir sonst erleben. Natürlich bin ich als alter Hase der Meinung, dass wir jetzt an Hunderten von Entzugspatienten korrekt nachprüfen sollten, ob es sich wirklich reproduzierbar so verhält. Gerade beim Entzug von Alkohol und Nikotin spielt die neurotische Disposition des Patienten eine große Rolle, besonders wenn er mein Studentenmädchen nicht rund um die Uhr hört und dann behauptet, das würde bei ihm nicht wirken, er brauche wieder Alkohol. Eine öffentliche Überprüfung der wissenschaftlichen Gegebenheiten setzt Redlichkeit voraus, die bei keinem Gremium einer privaten Universität, und alle Universitäten sind heute privat, wie Baron Rothschild und seiner Pharma gehört. Mehr gegeben ist, das hat dazu geführt, dass es nur noch Universitätsbetrug gibt. Die germanische Heilkunde kann ein Lied davon singen.